بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أخي, kümmere dich nicht um alles, was du irgendwo hörst. Kümmere dich nicht darum, wenn irgendwelche Mubtadi'er wieder von allen Ecken Batil verbreiten. Halt dich fern von unnötigen Diskussionen, denn am Ende des Tages akzeptieren diese Unwissenden sowieso nicht, was du sagst. Verschwende nicht deine Zeit mit tagelangen Debatten in Social Media und wildem Hin und Her in den Kommentarfeldern. Wallahi, deine Zeit ist kostbar. Also nutz sie dafür, um dich Allah subhanahu wa ta'ala zu nähern. Lern deine Religion, halt dich fern vom Fitna und gib Shaitan keine Chance. Lass dich nicht blenden durch vorgetäuschte Härte in gewissen Bereichen oder durch Feigheit, die durch falsche Hikma getarnt wird und denjenigen, der diesem Weg folgt, seriös wirken lässt. Bei Allah, ein langer Bart und ein Regal voller Bücher war noch nie eine Garantie für den richtigen Weg. Und die Liste der Irregehenden ist lang und weitere werden folgen. So gib Acht, von wem du dein Wissen nimmst, und bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er dich auf den richtigen Weg festigt. Und bei Allah, sie bringen jedes Mal Scheinargumente und jedes ihrer Scheinargumente wurde widerlegt. Also hör nicht auf sie und ihre von Irja verseuchten Palastgelehrten oder ihren Shuyukh, die geplagt sind von Übertreibung, von Leuten, die jeden Löwe Khariji nennen, aber bei den Tarot anfangen zu stottern, von Leuten, die nicht mal wissen, was Asluddin bedeutet, aber ganz vorn dabei sind, die Muslime zu bekämpfen, wenn sie gegen die Gelehrten der Könige sprechen. Wallahi, Haq ist klar und Batil ist klar.